Ja, das stimmt. Es kommt dann so voran, weil ich bin in Arbeit, ne? Thank you. Feld, wo Fußball ist. Ja. Hast du vergessen oder was? weil es nicht so ernst ist. Ja, und dann habe ich noch gesagt, dass wir